Good morning, good morning, my amazing friends. Guten Morgen, meine wundervollen Freunde. Look, schau. We worship God in the power and freedom of the Holy Spirit, not in laws and religious duty. Wir beten Gott in der Kraft und Freiheit des Heiligen Geistes an, nicht in Gesetzen und religiösen Pflichten. I heard a quite well-known American preacher say, ich habe einen ziemlich bekannten amerikanischen Prediger sagen gehört. This was really shocking to me. Das hat mich wirklich schockiert. Here's what he said. Er sagte, he said, when we gather together in the meeting, wenn wir in einer Veranstaltung zusammenkommen, it is very dangerous if we just walk into the building and just start to worship God. Ist es sehr gefährlich, einfach in den Raum zu kommen und anzufangen, Gott anzubeten. And he quoted things from the Old Testament. Und er zitierte Sachen aus dem Alten Testament. That before they could approach the holy place, they had to get cleansed and washed. Dass sie sich waschen und reinigen mussten, bevor sie sich dem Heiligtum nähern konnten. And he said, we can't just come into the presence of God if we don't first carefully scrutinize our lives and cleanse ourselves. Und er sagte, wir können nicht einfach in die Gegenwart Gottes kommen, wenn wir nicht zuerst sorgfältig unser Leben durchforsten und uns reinigen. And he used all these Old Testament examples. Und er verwendete all diese alttestamentlichen Beispiele. So he was encouraging and challenging people. Er ermutigte die Menschen und forderte sie heraus, that before they start to praise or worship God, dass sie, bevor sie Gott loben oder anbeten, to look at every single area of life and see if they've done anything wrong. Jeden Bereich ihres Lebens betrachten, um zu sehen, ob sie irgendetwas falsch gemacht haben. And then beg God to forgive them. Und dann Gott um Vergebung bitten. So they spend a lot of time looking at themselves and condemning themselves and judging themselves. Sie verbringen also viel Zeit damit, auf sich selbst zu schauen, sich zu verdammen und zu richten. I thought, wow, they never read Philippians 3? Ich dachte, wow, haben die nie Philipper 3 gelesen? Look what he says. Schau, was er sagt. He says that we worship God in the power and freedom of the Holy Spirit and not in laws and religious duties. Wir beten Gott in der Kraft und Freiheit des Heiligen Geistes an, nicht in Gesetzen und religiösen Pflichten. Why is this so important? Warum ist das so wichtig? Well, he tells us in the rest of the verse. Er sagt es uns im Rest des Verses. He says, we are those who boast in what Jesus Christ has done. Er sagt, wir sind diejenigen, die sich dessen rühmen, was Jesus Christus getan hat. You see, once you really understand the power of the new covenant, sobald du wirklich die Kraft des neuen Bundes verstehst, your boasting is not in anything except in what he already did. Dann rühmst du dich nichts anderem als dem, was er bereits getan hat. So when we come and worship God in freedom, wenn wir Gott also in Freiheit anbeten, we don't look at ourselves and try to find mistakes, try to find what we've done wrong. Dann schauen wir nicht auf uns selbst und suchen unsere Fehler und was wir falsch gemacht haben. We look at him and everything that he has done. Sondern wir schauen auf ihn und alles, was er getan hat. This is the true worship of freedom in the Holy Spirit. Das ist die wahre Anbetung der Freiheit im Heiligen Geist. Because whenever we look at Jesus, we realize we are righteous, we are perfect, we are holy and we can praise him in freedom. Denn immer wenn wir auf Jesus schauen, erkennen wir, dass wir gerecht, perfekt und heilig sind und wir ihn in Freiheit loben können. Look, he says we need to boast in that. Er sagt, dass wir uns darin rühmen sollen. My goodness, how much boasting is there in the Christian world? Meine Güte, wie viel Rühmen gibt es doch in der christlichen Welt? We post in this, we post in that, we post in so many things we've done. Wir rühmen uns für dies und das und so viele Dinge, die wir getan haben. But we don't boast in what Jesus has done. Aber wir rühmen uns nicht dessen, was Jesus getan hat. So think about this. Denk mal nach. What are you boasting? Worin rühmst du dich? Are you boasting in your incredible achievements? Rühmst du dich deiner tollen Errungenschaften? Are you boasting in the powerful life that you've lived? Oder in dem kraftvollen Leben, was du führst? Are you boasting how beautiful God is for you or how beautiful you are for him? Rühmst du dich dessen, wie schön Gott für dich ist oder wie schön du für ihn bist? Think about this. Denk darüber nach. We need to come to a place where our boasting is in Jesus from morning till night. Wir müssen an den Punkt kommen, wo wir uns von früh bis spät nur in Jesus rühmen. Everything that he has done, we need to boast about. Wir sollten uns all dessen rühmen, was er getan hat. And look how he finishes. Sieh mal, wie er schließt. And not in what we can accomplish in our own strength. Und nicht dessen, was wir in unserer eigenen Kraft erreichen können. Do you know what? Weißt du was? All over the world I meet worn out Christians. Überall auf der Welt treffe ich ausgebrannte Christen. And many worn out Christian leaders. und viele ausgebrannte christliche Leiter. They did a survey in America among pastors and leaders. In Amerika wurde eine Umfrage unter Pastoren und Leitern durchgeführt. And it is shocking. I mean, just shocking. How many of them struggle with depression? Und es ist echt total schockierend, wie viele von ihnen mit Depressionen kämpfen. And you know, I've always wondered, what is the root of the depression? Because that's the source. Und ich habe mich immer gefragt, was die Wurzel dieser Depressionen ist, denn es gibt immer eine Ursache. Why are Christians so burnt out, so stressed? Warum sind Christen so ausgebrannt und gestresst? I can tell you why. Ich kann dir sagen, warum. It says it right here. Es steht hier. We boast in Jesus Christ, what he has done, and not in what we can accomplish in our own strength. Wir rühmen uns dessen, was Jesus Christus getan hat, und nicht dessen, was wir in unserer eigenen Kraft erreichen können. Every single person that lives by their own strength, jeder, der aus eigener Kraft heraus lebt, will get burned out, will get hurt, will get wounded and could end up in depression. Wird ausbrennen, verletzt werden und kann in Depression enden. Remember. Denk dran. Are you happy? Are you joyful? Are you rejoicing in Jesus? Bist du glücklich, freudig und freust dich an Jesus? Or are you burned out in your Christian life and you walk with Jesus? Oder bist du in deinem christlichen Leben auf deinem Weg mit Jesus ausgebrannt? If you're worn out in your Christian life, wenn du in deinem christlichen Leben ausgebrannt bist, there is a very high probability that you're simply trying to serve him in your own strength. Ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass du ihm einfach aus deiner eigenen Kraft heraus dienst. Do you know, in all the years I've been serving my Jesus, in all den Jahren, in denen ich meinem Jesus diene, if I slip from living by his grace, living by his ability, living by the finished work of the cross, wenn ich da abgekommen bin, aus seiner Gnade, seiner Befähigung und dem vollbrachten Werk am Kreuz herauszuleben, to the place where I start to do things in my own strength and ability, dahin, dass ich anfing, Sachen aus eigener Kraft und eigenen Fähigkeiten herauszutun, it gets very bad. Dann lief es wirklich schlecht. I get tired, I get weary, I get frustrated, I get irritable. Ich wurde müde, überlastet, frustriert und gereizt. So we must avoid this. Das müssen wir vermeiden. How do we avoid this? Wie vermeiden wir es? Boast in Jesus and what he's done all day long. Indem wir uns den ganzen Tag lang damit rühmen, was Jesus getan hat. All day long, say, Jesus, you did it, Jesus, you did it, you're so beautiful, you're so amazing. Und den ganzen Tag sagen, Jesus, du hast es vollbracht, du hast alles getan, du bist so genial. If you learn to make this a lifestyle, wenn du lernst, das zu einem Lebensstil zu machen, you know what's gonna happen? Weißt du, was dann passiert? You will always be filled with the life of God. Du wirst immer mit dem Leben Gottes gefüllt sein. And you will never be burned out. Und du wirst niemals ausgebrannt sein. So let's start to go crazy about boasting in what Jesus has done. Lasst uns also anfangen, uns wie verrückt dessen zu rühmen, was Jesus getan hat. And let's never talk about what we've accomplished in our own strength. Und lasst uns niemals darüber reden, was wir aus eigener Kraft geschafft haben. And Und I'll see you tomorrow. Bis morgen.